Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好 ，Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好 ，Ich bin Thomas. In der letzten Lektion haben wir eine Karaoke-Bar besucht. Hier noch einmal eine Wiederholung der wichtigsten Sätze. 你平时喜欢听什么音乐？ 你平时喜欢听什么音乐？ 我就爱听摇滚乐。 我就爱听摇滚乐。 你最喜欢的歌手是谁？ 你最喜欢的歌手是谁？ 这首歌最近特别流行。 这首歌最近特别流行。 Und hier noch einmal die gesamten Dialoge der letzten Lektion. 你平时喜欢听什么音乐？ 有时听民歌，有时呢，听流行歌曲。 你平时喜欢听什么音乐？ 我就爱听摇滚乐。 你最喜欢的歌手是谁？ 我最喜欢刘德华。 这首歌最近特别流行。 是吧？我挺喜欢听的。 Weiter geht es nun mit der heutigen Lektion. 我是在网上订的。中国杂技是世界一流的。现场表演的效果完全不一样。我能跟您合个影吗？ 我是在网上订的。中国杂技是世界一流的。现场表演的效果完全不一样。我能跟您合个影吗？ Beijing ist das kulturelle Zentrum Chinas, daher liegt es nahe, hier in der chinesischen Hauptstadt eine Akrobatikvorführung zu besuchen. Ganz genau, und man kann Tickets dafür sogar online buchen. Prima, wie sagt man denn das auf Chinesisch? Du kannst zum Beispiel sagen, 我是在网上订的。 我是在网上订的。 网上。Online. 网上。 订 buchen. 订。 我是在网上订的。 我是在网上订的。Ich habe online gebucht. 你是在哪儿买的票？ 我是在网上订的。你呢？ 我也是。 Hier sollte man die Satzstruktur genauer beachten, vor allem die Konstruktion 是的。Dieser wird verwendet, um etwas hervorzuheben. Im konkreten Beispiel wird damit betont, dass das Ticket online und nicht anderweitig gekauft wurde. 是的。 我是在网上订的。Ich habe online gebucht. 我是在网上订的。Mir wurde gesagt, dass die Akrobatik in China ein regelrechter Schatz der darstellenden Künste ist.Akrobatik hat in China eine lange und traditionsreiche Geschichte. Das stimmt. 中国杂技是世界一流的。Chinesische Akrobatik ist einzigartig. 中国杂技是世界一流的。 中国 China 中国 杂技 Akrobatik 杂技 世界 Welt 世界 一流的 einzigartig 一流的 中国杂技是世界一流的 中国杂技是世界一流的 Chinesische Akrobatik ist einzigartig Hier gilt es noch Folgendes zu betonen. In einem chinesischen Prädikatsatz kann das Prädikat ein Verb, ein Adjektiv oder ein Substantiv sein. Zum Beispiel, heute ist Montag, heißt auf Chinesisch 今天星期一。星期一 ist dabei ein Substantiv. Ich verstehe. 今天星期一。 他们演得很好。Sie spielen sehr gut. 他们演得很好。演 ist also ein Verb und in diesem Fall auch die Satzaussage, richtig? Genau. 他们演得很好。 中国杂技是世界一流的。 Ich möchte einen Freund einladen, einmal mit mir zu einer Vorführung zu gehen. Wie sage ich dabei, die Wirkung einer Live-Aufführung ist völlig anders. Du kannst sagen, 现场表演的效果完全不一样。 现场表演的效果完全不一样。 现场 Ort oder Stelle 现场 表演 Auftritt 表演 效果 Wirkung Effect 效果 完全 Völlig 完全 不一样 Anders 不一样 现场表演的效果完全不一样 现场表演的效果完全不一样。Die Wirkung einer Live-Aufführung ist völlig anders. 现场表演的效果完全不一样。 是啊，比在家里看电视强多了。 Und wie frage ich, wenn ich mit einer Schauspielerin ein Foto machen möchte? 能跟您合个影吗？ Darf ich ein Foto mit Ihnen machen? 能跟您合个影吗？ 能 können. 能 跟 mit 跟 您 ihnen 您 合个影 ein Foto machen 合个影 ma eine Frageparticle ma 能跟您合个影吗 能跟您合个影吗 Darf ich ein Foto mit Ihnen machen 我能跟您合个影吗 可以没问题 Wiederholen wir doch kurz an dieser Stelle einige Sätze der heutigen Dialoge. 我是在网上订的。 我是在网上订的。Ich habe online gebucht. 中国杂技是世界一流的。Chinesische Akrobatik ist einzigartig. 中国杂技是世界一流的。 现场表演的效果完全不一样。 现场表演的效果完全不一样。The Wirkung einer Live-Aufführung ist völlig anders. 能跟您合个影吗 ？Darf ich ein Foto mit Ihnen machen? 能跟您合个影吗 ？Hören wir uns nun noch einmal die Dialoge der heutigen Lektion an. 你是在哪儿买的票？ 我是在网上订的，你呢？ 我也是。他们演得很好。 中国杂技是世界一流的。 现场表演的效果完全不一样。 是啊，比在家里看电视强多了。 我能跟您合个影吗？ 可以，没问题。 Das war unsere heutige Lektion. Wie immer noch unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. Viele Touristen aus dem Ausland wollen gerne eine Akrobatikvorführung besuchen, wenn sie in China sind.Die Akrobatik ist eine der traditionellen Künste in China. Nach der Gründung der Volksrepublik China fand diese althergebrachte Kunstform ihren Weg in der Straße auf die Bühne und entwickelte sich dort weiter. Bis dahin wurden einfache Aktionen abgelöst von spektakulären Vorführungen mit beeindruckenden Bewegungen sowie mit Musik- und Tanzeinlagen. Zahlreiche Akrobaten aus China haben bereits internationale Preise gewonnen.Das Land ist daher auch zu Recht weltweit bekannt für die hohe Kunst chinesischer Akrobaten. Das war die heutige Lektion. Wie immer aber noch eine Quizfrage. Wie sagt man, ich habe online gebucht auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an ger@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn.Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见。 再见。